Bier. Der Sand vom Strand kreist mir in der Kimme, doch die Stimmung ist famos. Da steht plötzlich so eine alte Schachtel vor mir, fragt, Junge, sind Sie noch bei groß? Ich hab vergessen, vergessen, vergessen, vergessen, meinen Wahlschlüssel anzuziehen. Er hat vergessen, vergessen, vergessen, vergessen, seinen Wahlschlüssel anzuziehen. Ich hab vergessen, vergessen, vergessen, vergessen, meinen Wahlschlüssel anzuziehen. Er hat vergessen, vergessen, vergessen, vergessen, seinen Wahlschlüssel anzuziehen. Doch ich find mich ganz okay, nur hier und da.